Schritt B, Übung 24. Regen, Regel, Regenschirm, Reparatur, Treffen, Trinken, prima, praktisch, sprechen, Sprache, Straße, Stress, rot und rund, grün und grau, raus und rein, rauf und runter.